4. Nachdem sich Adolf Hitler, der jegliche Art der Kapitulation ablehnte, am 30. April 1945 das Leben genommen hatte, eroberte die Rote Armee Berlin. Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg verloren. Die alliierten Streitkräfte Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion und die USA drängten auf die bedingungslose Kapitulation, die am 7. Mai von Generaloberst Jodl und in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 von Generalfeldmarschall Keitel unterzeichnet wurde.